Listen to the guy, you're dead, panda. Do for your love.

atmen den Duft kalter Fantasie. Am Ende aller Grenzen steht der Kosmos und Energie. Öfter, aber nicht immer. Bahn Omnibus. Was guckst du lang? Was guckst du lang? Wir fahren Omnibus.